Ding. Club Ding mit Florian. Einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. It's Coachella Weekend. Ja, Get Together, die angesagtesten Menschen des Internets, treffen sich in Palm Springs. Das ist der Place to be. Eure Timeline ist voller Riesenräder, Sonnenuntergänge, knapper Outfits und good Vibes. Wir haben den passenden Sound dafür. Nora Onfour macht den Sound und What Happens in Palm Springs stays there. Da bin ich dankbar für. Gleich für euch, Sons of Maria, Do You Love Me, Easy Chili, Deep House, Nümmerchen. Und wenn ihr das jetzt hier im Hintergrund hört, was der erste Song ist, dann seid ihr euch sicher, dass das das Clubding ist? Ja. Heute starten wir mit ganz ungewöhnlichen Vibes rein. Still, it's Jimmy Jules neue Platte. 25. März rausgekommen, klingt überraschend anders. Nathan Daisy, Dave Ayu, Aquarius Heaven und Shaken im Clubding für euch. I made a love so good. She's still shaking while I'm talking to you. She's still shaking, cooking dreams of food. She's still shaking, dancing hard, making loops. She's still shaking, I'm a man, I'm a fool. She's still shaking on the floor by the pool. She's still shaking, what the hell is that move? She's still shaking. Help that to calm down. She's slinging shiny seashells with two shakes of she's tail feathers. Never struck shock by another brother when she under like the weather. With the thunderous endeavors, aftershocks and tremors, she's steady rocking, rigged just for the blocking pictures. She's like pocket pictures with a little bit of morning girl salt opinion. Kosher, no sir, when baking the breasts in the bag we shake. Even best boots in the biz like why was they quaked? High die rollers, rattlesnake. Eyes in the paper, eyes in the shit. Teeth hit chatter with somebody, you cold mad hatters cause we tired of the mold. Straight shaking Eddie Money, that MTV gold. She's still shaking while I'm talking to you. She's still shaking, cooking dreams of food. She's still shaking, dancing hard, making moves. She's still shaking, love so good. She's still shaking while I'm talking to you. She's still shaking, cooking dreams of food. She's still shaking, dancing hard, making moves. She's still shaking. And the wind designed your neck. I'm a child around your breast. Cold river that you shared will be ocean, will be safe. When you shake, I'm feeling free. Shake again if it's still. All of you like winter trees. Where you don't hide behind your leaves. Yeah. When you don't hide behind your leaves. When you don't hold the Thank you. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. hoffe, ihr seid gut reingegroovt. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground mit Tensnake und Simpanzi. Wir haben euch den Factory Sequences No Extended Mix rausgesucht. Jetzt habe ich für euch Super Shy, Something on My Mind. Nennt sich Tomischs neues Projekt. Er erfindet sich ein bisschen neu, ist aber dann trotzdem Underground-Techno-mäßig unterwegs, was wir ja so kennen. Pulsierende Electronics mit dabei und ein bisschen Italo-Texture. Also wirklich geil geworden. Dann habe ich Cats and Dogs mit Now. Die sind zurück bei Dynamic und bringen einen Zweitrack heraus. Now You heißt das Ding. Now ist ein bisschen mehr Techno-Marathon und You ist ein bisschen mehr melodisch und laidback. You gibt's nächste Woche, jetzt gibt's Now für euch. Mind. Clubding. Clubding. Clubding. Clubding, die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Sleep. Ihr hört Carbon im Clubding. Der Hamburger Producer ist zurück bei Oliver Huntesmans Label Sensor Sounds und der Track ist richtig schick geworden, oder? Ugel, jetzt für euch. Er lebt in Portugal, kommt aber aus Frankreich, hat lange Zeit im Pascha residiert und verleiht seinem Sound spanische Note. Wirklich sehr geiles Ding geworden. Der Track heißt Pra No Dizer. Und Jeff habe ich für euch. You Could Get Some. Frey, Adagio for Strings, der deutsche DJ und Producer Frey, hat ein bisschen Klassik ins Spiel gebracht. Violine meets House war noch nie eine schlechte Idee. Gleich für euch im Clubding. you losing your mind? Have you missing, wishing you could get some? Am I old? Am I old? Frey Adagio for Strings im Clubding für euch. Zweiraumwohnung. Kommt zusammen. Der 2022er Remix. Kann man mögen, muss man nicht, ist aber definitiv Kult. Also Zweiraumwohnung war wirklich so ein Ding, ich habe das vor ein paar Jahren wirklich rauf und runter gehört. Dieses Jahr steht ihre Tour an und alleine deshalb haben sie es verdient, mit ihrem neuen Post Kommt zusammen hier bei uns in die Show zu kommen. Happy Release jetzt für euch und Marius Drescher, bevor wir dann gleich in den Mix reingehen, mit Not Even Close, mit ganz viel Bewegung im Clubding. unser Ding. Club-Ding. Change. Dieser Ding. Club Ding. DJ Mix. ka fili me de voton ojo me bi seri mo ko aje jejena mi re a Yeah. Yeah.